A. Person und Persönliches. A. Übung 1. Der erste Tag im Sprachkurs. 1a. Heute beginnt ein neuer Deutschkurs. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich vor. Bitte hören Sie und ergänzen Sie die Tabelle mit den wichtigsten Informationen. So, wir beginnen mit einer kleinen Vorstellung. Abdullah, möchten Sie vielleicht anfangen? Ja, gern. Mein Name ist Abdullah. Ich komme aus Tunesien und arbeite als Ingenieur bei Siemens. Mit meiner Frau und meinen drei Kindern lebe ich hier in München. Was noch? Ach ja, ich bin 46 Jahre alt und spiele sehr gern Fußball. Danke, Abdullah. Claire, machen Sie bitte weiter? Ja. Ich bin Claire aus Frankreich. Ich bin ein Au-pair-Mädchen bei einer deutschen Familie mit zwei Kindern. Hier in Deutschland bin ich, weil ich mein Deutsch verbessern möchte. Ich bleibe ein Jahr ganz allein. Ich bin erst 18 Jahre alt und lebe das erste Mal ohne meine Familie. Das ist aufregend. Das verstehe ich gut. Claire, haben Sie ein Hobby? Ja, ich gehe so gern shoppen. Gut. Wer möchte jetzt? Ja, Philipp? Ich komme aus den USA und heiße Philipp. Hier in München bleibe ich nur 4 Wochen für den Sprachkurs. Dann mache ich eine Reise durch Deutschland. Ich war schon in Italien und Frankreich. Ich liebe Europa. Reisen ist mein Hobby. Ich bin Student und studiere Medizin. Ach ja. Verheiratet bin ich natürlich noch nicht. Ich bin erst 24. Danke, Philipp. Und jetzt noch Elena. Mein Name ist Elena und ich komme aus Russland. In Moskau arbeite ich als Lehrerin an einer Grundschule. Ich lese gern, liebe klassische Musik und gehe jeden Tag spazieren. Ich bin verheiratet, aber wir haben noch keine Kinder. Und ich bin 31 Jahre alt. Das ist alles.